Okay, wir wollen euch keine Angst machen, aber zum Schluss noch etwas Paranoides. Der Staat pflanzt uns allen Mikrofone in die Gehirne. Aber wir haben das entdeckt. Den Zensor aus unserem Kopf rausgeschmissen. Nie, keine Macht im Zensor. Gestern noch war ich in deinem Kopf. Hab mich umgesehen, versuch dich umzudrehen. Weiß ich noch, der Schmerz im Kopf. Hab ich rumgebohrt, Wandschellen eingebaut. Ich hab dort nicht gesehen, deinem Scheißgehirn. Behielten die Kontrolle, dein Scheißgehirn. Ich hab dort nicht gesehen, hatte solche Angst. Mission abgebrochen, ich muss verstiften. Angehängt ans Herz der Maschine. Füße noch, aber denkst nicht schwer. Abgeklemmt, wie du es noch bist. Hast du noch Glück, nutz diese Zeit. Hast du noch Glück, nutz diese Zeit. Ich hab dir die Lang gesehen, mit deinem Scheißgehör. Ich hab die Kontrolle, mit deinem Scheißgehör. Ich hab dir die Lang gesehen, hatte solche Angst. Mission abgebrochen, ich muss den Stift hingehen. Ich hab dort die Lampen gesehen, ich hab scheiß Lampen gesehen. Ey, ich hab dort die Lampen gesehen, ich hab scheiß Lampen gesehen. Ey, ich hab dort die Lampen gesehen, ich hab scheiß Lampen gesehen. Ey, ich hab dort die Lampen gesehen, ich hab scheiß Lampen gesehen. Bleibt frei, lasst die Ratten in eurem Kopf. Viel Spaß noch mit den Homeless Beats. Und danke nochmal an Protons.